Übung 2. Sprechen Sie nach. Nach Deutschland fahren. Nach Russland fahren. In die Schweiz reisen. Ins Ausland reisen. In die Berge fahren. Ans Meer fahren. Mit dem Zug reisen. Mit dem Bus fahren. Mit dem Flugzeug fliegen.